Dialoge, Seite 43. Mit einer absolut unvermeidbaren Folgerichtigkeit wird das Volk eines Tages alle Macht an sich reißen. Wird es dies tun, um die Macht zu behalten? Nein. Nach einigen Tagen der Leidenschaft wird sie es aus Überdruss den ersten Glücksritter hinwerfen.